Lichtgestalten neigen ihre Häupter, denn mein Bizeps ist größer als ihre Einfamilienhäuser. Massephase, Bitch, das ist rastlose Schlemmerei. Wir drücken uns die Nasen platt an Backofen-Fensterscheiben, ballern uns mehrstöckige Hochzeitstorten, garniert mit circa 100.000 Softeissorten. Doch haben wir mal ein Gewichtsproblem? Da nur, wenn beim Fitnesstraining zum Gewichteheben zu wenig Gewichte stehen. Na du kleiner Rucksack-Rapper, wir füllen Eiweißpulver in die Butterfässer und tauchen dich hinein und dann heißt Hanteln pumpen, damit du groß und stark und mal der Mo wirst, Junge. Hoch und dann gibt's Mamas gutes Lammragout, Pfannkuchen und Lasagne-Nudeln, alles cool. Doch bedenke stets, willst du keine Arme wie T-Rex, merk dir eins, Bursche, vom Salat schrumpft der Bizeps. Bruder, besser du hast dein Rumpsteak parat, denn jeder weiß, der Bizeps schrumpft von Salat. Drum bedenke stets, willst du keine Arme wie ein T-Rex, merk dir eins, Bursche, vom Salat schrumpft der Bizeps. Bruder, besser du hast dein Rumpsteak parat, denn jeder weiß, der Bizeps schrumpft von Salat. Drum bedenke stets, willst du keine Arme wie ein T-Rex, merk dir eins, Bursche, vom Salat schrumpft der Bizeps. Hier, ich geb mir eimerweise Vierfruch Marmelade, bis ich in den Seilen häng wie Zirkusakrobaten. Hast du mir noch was zu sagen? Wenn nicht, dann ruf den Pizzaboten. Ansonsten klau ich deinen Hauskatzen die Whiskas-Dosen. Egal wie du's findest, Note, ich shorte Vorräte an Linsensuppe in dem Wert von einer Inselgruppe. Denn ich mach Massetraining. Guck, für dich ist Massetraining schon das Heben von zwei Wattestäbchen. Du siehst unzählige Rumsteaks, rumstehen in Glasvitrinen. Was sind das denn für Rumsteaks? Rumsteaks aus Argentinien. Die Buben gehen ab wie Kobraschlangenhaut. Checkt die Vorspeise, da kommt sie einen Monat lang gut aus. Sechs Schokokuchen da, 11 Zuckerwatten hier. Dann wird für die Optik noch der Arm mit Butter eingeschmiert. Weg mit dem Unkraut, jetzt gibt's Fleisch für den Riesenbum. Ja, mei, das ist doch wissenschaftlich erwiesen, dass vom Salat der Bizeps schrumpft. Bruder, besser du hast dein Rumpsteak parat. Denn jeder weiß, der Bizeps schrumpft von Salat. Drum bedenke stets, willst du keine Arme wie ein T-Rex. Merk dir eins, Bursche, vom Salat schrumpft der Bizeps. Bruder, besser du hast dein Rumpsteak parat. Denn jeder weiß, der Bizeps schrumpft von Salat. Drum bedenke stets, willst du keine Arme wie ein T-Rex.